Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiotexte. Literarische Lesungen. Immer dienstags und donnerstags ab 21 Uhr sowie Sonn- und Feiertags ab 11 Uhr. Reist man von New Orleans südwärts zu den Inseln, kommt man über sich windende Wasserwege durch ein fremdes Land in ein fremdes Meer. Wenn man will, kann man in einem Logger bis zum Golf segeln, doch lässt sich die Strecke viel schneller und angenehmer auf einem jener leichten, schmalen Dampfer zurücklegen. Vielleicht trägt er den Reisenden danach durch die ungeheure Stille überschwemmter Reisfelder, wo der gelb-grüne Wasserspiegel in großen Abständen von der schwarzen Silhouette einer Bewässerungsmaschine durchbrochen wird. Cornelia Zetsche begrüßt Sie zur Lesung am Sonntagmorgen mit einer Bootsfahrt. Durch düstere Gärten aus Sumpfwäldern, über Kanäle und Seen, Bajus und Buchten führt der Weg. Durch schimmernde Fluten, über grüne Kuppen vorbei an den smaragdgrünen Schatten von Palmdörfern. Lafcadio O'Hearns eindrucksvolle Novelle Cheetah spielt in Louisiana und beginnt als großartiges Landschaftsgemälde. Gerade hat ein Hurrikan die Ufer zerstört, Menschen, Pflanzen, Tiere zerfetzt, wie Katrina, der Orkan unserer Tage. Aber der von Hearn beschriebene Jahrhundertsturm tobte vor langer Zeit am 10. August 1856 und machte seinen griechisch-irisch-japanischen Autor zum amerikanischen Klassiker. Alexander Pechmann hat diesen Schatz gehoben und ins Deutsche übertragen und der Schauspieler André Jung liest heute die zweite Folge, die zum wohlhabenden Fischer-Ehepaar Carmen und Feliu Wioska führt und zu Cheetah, die dem Buch den Titel und die Dramatik gab. Schauplatz ist Last Island, eine Insel vor New Orleans. Vor dem Wachsbildnis der Mutter Gottes mit Kind, eine merkwürdige kleine Jungfrau mit indianischen Gesichtszügen, die Feliu Wioska von einer seiner Reisen nach Mexiko als Geschenk mit nach Hause gebracht hatte, hatte Carmen Wioska Kerzen angezündet und gebetet. Manchmal den Rosenkranz, manchmal murmelnd die Litaneien, die sie auswendig konnte. Manchmal las sie auch aus einem Gebetsbuch, so abgenutzt und speckig wie ein vielgebrauchtes Kartenspiel. Eine Seite war besonders befleckt, jene, auf die in vielen einsamen Nächten ihre Tränen gefallen waren. Eine Seite mit einem primitiven Holzschnitt, der ein himmlisches Licht zeigte, das in der Dunkelheit leuchtete. Zu beiden Seiten je ein kniender Engel mit gefalteten Flügeln. Und unter diesem roh gefertigten Symbol des ewigen Friedens stand in großen, groben Lettern der Titel des Gebets, das zweifellos seit vielen Jahrhunderten von den Frauen spanischer Seeleute gesprochen wurde. Contra las tempestades. Einmal bekam sie große Angst. Nachdem der Sturm etwas nachgelassen hatte, hatte er plötzlich seine Gewalt verdoppelt. Der Boden erbebte, das Haus zitterte und knirschte, der Wind kreischte und heulte und rüttelte und scharrte an der Tür, und das Wasser, das durch jede Ritze gepeitscht wurde, stieg auf einmal über die Schwelle und überschwemmte das Haus. Carmen tauchte ihre Finger ins Wasser und kostete. Es war salzig. Und immer noch war keines von Filios Booten eingelaufen. Zweifellos hatte der Sturm sie in eine abgelegene Bucht getrieben. Das einzige Boot in der Ansiedlung, die Carmencita, war vor 3 Tagen fast untergegangen, nachdem es einen Baumstumpf gerammt hatte. Carmen weckte Filio mit einem Schrei. Er stützte sich auf seinen Ellenbogen, rieb sich die Augen und fragte sie so gelassen, dass es sie schier zur Verzweiflung brachte. »Qué tienes? Qué tienes? Was hast du?« »Oh, Feliu, das Meer kommt über uns«, antwortete sie in derselben Sprache. Doch sie schrie ein Wort, das ihr die Furcht eingab. Sie weinte nicht. »Se nos viene el mar encima«, sondern »Se nos viene la altura«, das Wort, das die schreckliche Vorstellung einer Tiefe birgt, die sich zu einem Berg auftürmt, dem Berg der Hochsee. No lo creo, murmelte Filiu. El agua baja. Und als Carmen weiter beten wollte, tadelte er ihre Ängste und bat sie zu versuchen, ein wenig zu schlafen. Duerme. Sein Tonfall war freundlich, aber gebieterisch. Und Carmen, die gewohnt war, ihm zu gehorchen, legte sich neben ihn und war bald schon aus Erschöpfung eingeschlafen. Allerdings war es ein fiebriger Schlaf, der in kurzen Abständen von schrecklichen Geräuschen unterbrochen wurde. Geräusche, die bei ihrer Anspannung noch lauter klangen. Ein Schlaf von Träumen erfüllt, die sich auf seltsame Weise mit den Eindrücken des Sturms mischten und mehr als einmal ihr Herz zum Stillstand brachten, um es gleich darauf heftig klopfen zu lassen. Eines dieser Traumbilder konnte sie nie wieder vergessen. Ein Traum von der kleinen Concha. Conchita, ihr Erstgeborenes, das nun weit entfernt auf einem alten Friedhof bei Barcelona schlief. Sie hatte versucht, sich damit abzufinden, nicht daran zu denken. Doch das Kind kehrte jede Nacht zurück, obwohl es tief unter der Erde begraben lag. Jede Nacht über weite Strecken aus Zeit und Raum. Ach, warum kehrte sie ausgerechnet in dieser Nacht zurück, sie zu küssen, sich an sie zu schmiegen, in ihre Arme zu kuscheln? Regen und ein bedeckter Himmel und ein tosendes Meer. Filiu und seine Männer Miguel und Matteo blickten hinaus auf das Donnern und Blitzen der monströsen Flut. Vor der Chenière war der ganze Abhang des Muschelstrandes mit Trümmern übersät. Ausgerissene Bäume, die noch frisches Laub trugen, zersplittertes Holz rätselhaften Ursprungs und zahllose Stämme, die von Axtschlägen zernarbt waren. Filiu und seine Kameraden hatten genug Holz gerettet, um eine kleine Stadt zu bauen. Bis zu den Hüften in der Brandung stehend, hatten sie mit Seilen, Stangen und Bootshaken gearbeitet. Das ganze Meer war voller Treibgut. Voto a Cristo! Was für eine Zerstörungswut musste hier geherrscht haben. Und wenn man bedenkt, dass die Carmencita nicht hatte ausfahren können. Sie hatten andere Logger gesehen, die morgens in östliche Richtung ausgelaufen waren. Konnten einige an ihren Segeln erkennen, andere an ihrem Rollen und Stampfen, verstärkt in ihrem Kampf mit dem hohen Seegang. Die San Pablo, die Gasparina, die Enriqueta, die Agueda, die Constanza. Ja, das Wasser ist garstig. Aber welch eine Gelegenheit für Strandräuber. Ein großes Schiff musste zertrümmert worden sein. Hunderte Fässer rollten im Wellental, Weinfässer. Vielleicht war es die Manila. Vielleicht die Nautilus. Doch als sie weiterarbeiteten, begannen sie seltsamere Dinge zu sehen. Weiße, tote Gesichter und tote Hände, die nicht wie Hände und Gesichter ertrunkener Seemänner aussahen. Der Ebbstrom begann stärker zu werden und die Leichen wurden von der Strömung an der anderen Seite der Mündung des Bayou mitgezogen. Vielleicht waren sie nachts in den Sumpf geschwemmt worden, als die Sturzflut hereinbrach. Dann verließen die drei Männer das Wasser und zogen sich auf höheres Gelände zurück, um den zerfurchten Golf zu erkunden. Ihre geübten Blicke begannen die Verläufe der Meeresströmungen abzusuchen, scharf wie die Augen der Vögel, die dem Pfad eines Pfluges folgen. Und bald waren die Fässer und das Treibholz vergessen, denn es kam ihnen vor, als wären die Fluten schwer von menschlichen Leichen. Sie trieben hintereinander hinaus aufs offene Meer. Weit draußen, wo der hohe Seegang allein durch die Entfernung zu einem bloßen Kräuseln der Wellen verebbte, schien das Wasser mit ihnen übersät zu sein. Näher am Ufer sah man nur wenige, doch unter diesen waren zwei fast nahe genug, um kenntlich zu sein. Miguel erblickte sie als erster. »Carajo!« Das Wort platzt völlig unvermittelt aus Filius Mund, mit jenem besonderen, kehlig knurrenden R, das von großer Aufregung kündet, während er auf etwas deutet, das jenseits der schäumenden Gischt der Muschelbank unter den kreisenden Möwen in der Ebbe schaukelt. Meertote? Ja, aber auch etwas, das lebt und sich bewegt, wie ein bebender Goldfleck, und Matteo sieht es ebenfalls. Einen schimmerblonden Haas, und Miguel auch, nachdem er einen Moment Ausschau gehalten hat. Ein lebendes Kind. Eine leblose Mutter. Pobrecita. Kein Boot in Reichweite, und nur jemand, der stark genug war, mit der Brandung zu ringen, konnte hoffen, dorthin zu schwimmen und zurückzukehren. Doch der braune Filiu hat sich bereits wortlos entkleidet, um sich dem Kampf zu stellen. Eine Sekunde später schießt er durch die Brandung. Kopf und Hände durchpflügen die Gischtberge. Eine, zwei, drei Reihen überwunden, vier. An dieser Stelle beginnen sie weiß vom Wellenkamm herabzustürzen. Fünf. Diese kann er furchtlos reiten. Und dann kommt er rasch, leicht, mit langen, kraftvollen Brustschlägen voran, sein bärtiges Haupt hoch erhoben, um auf Treibgut zu achten, scheinbar schwungvoll von Welle zu Welle, gleitend, aufsteigend, sinkend, abwechselnd Brust und Schulter gegen die Woge stemmend, für die Blicke Matteos und Miguels immer kleiner werdend, bis er zu einem sich bewegenden Punkt wird, dem man im Aufruhr der wogenden Wasser nur schwer folgen kann. Miguel und sein Kamerad sind besorgt. Seile werden entrollt und zu einer Rettungsleine zusammengeknotet. Miguel bleibt am Strand, doch Matteo, der das Ende der Leine hält, erkämpft sich seinen Weg, schwimmt und wartet abwechselnd zur Sandbank weiter draußen, wo das Wasser seicht genug ist, um darin zu stehen, wenn man weiß, wie man springen muss, wenn die Brecher kommen. Doch Filiu, der sich der überfluteten Muschelbank nähert, sieht die weißen Blitze, weiß genau, wann er sich flach halten und einen langen, tiefen Atemzug nehmen muss. Ein wuchtiger Schwall aus Gischt, Dunkelheit und ein Zischen wie von einem Dampfstrahl. Ein kraftvolles Aufsteigen ins Licht stürmen und ein neuer Schwall und die brodelnde Dunkelheit. Noch einmal und der Kampf ist gewonnen. Er spürt die aufsteigende Kälte tieferen Wassers, sieht vor sich das grüne Beben ungebrochener Wogen und weit hinter sich Matteo, der auf die Sandbank springt. Und neben sich, fast in Reichweite, einen großen, schaukelnden Billardtisch und eine tote Frau, die sich daran festklammert, und das Kind. Einen Augenblick später hat sich Filiu neben die Verlassenen hochgestemmt. Wie fest sich die tote Frau anklammert, wie mit der einen Kraft, die ebenso stark ist wie der Tod, die verzweifelte Macht der Liebe. Nicht vergeblich. Denn das schwache Geschöpf, das mit einem Seidenschal an den Leib der Mutter gefesselt ist, hat noch Kraft genug, um zu schreien. »Maman, Maman!« Doch Zeit ist jetzt Leben. Und die winzigen Hände müssen von dem schönen, toten Hals gerissen werden und der Schal dazu dienen, um das Kind fest an Filius breite Schultern zu binden. Rasch, grob, denn die Ebbe wartet nicht. Und nun trägt Filiu eine Last, doch seine Art zu schwimmen hat sich vollkommen verändert. Er hebt sich aus dem Wasser wie ein Triton, und seine mächtigen Arme scheinen sich im Kreis zu drehen wie die Speichen eines wirbelnden Rades. Denn dies ist der wahre Kampf. Nach jeder vorbeiziehenden Welle kommt ein gewaltiger Sog von unten. Das Meer krallt nach seiner Beute. Doch das Riff ist erreicht. Die äußere Sandbank ist nicht weit entfernt, und dort wartet der schreiende Matteo, der in der Brandung springt, etwas über seinem Kopf schwingend, wie ein Vaquero sein Lasso. Husch und platsch! Es windet sich im Wellental neben Filiu, und die sehnige Hand ergreift es. Tiene! Tierra, Miguel! Und ihre Füße berühren wieder festen Boden. Das Mädchen, das Kind, ist sehr kalt und sehr still, die Augen geschlossen. »Es ist muerta, Filiu?« fragt Matteo. »No«, erwidert der keuchende Schwimmer, an Land kommend, während die Wellen weißlich an den Strand spülen, als wollten sie ihn verfolgen. »No vive, respira todavía.« Hinter ihm erhebt die Tiefe ihre Millionen Hände und donnert, als würde sie Beifall klatschen. »Madre de Dios, mi sueño«, schrie Carmen und ließ von ihren Vorbereitungen fürs Frühstück. Als Filiu nackt wie ein Meergott hereinstürmte und ihr das tropfende und nach Luft schnappende kleine Mädchen entgegenhielt. »Mutter Gottes, mein Traum!« Im Nu hatten Carmens flinke, geschickte Hände den schlanken, kleinen Leib entkleidet, und während Matteo und Feliu trockene Kleidung und Alkohol holten und Miguel erzählte, wie sich alles zugetragen hatte, schnell, leidenschaftlich, mit wilden Gesten, nutzte die freundliche und tüchtige Frau all ihr Können, um das flackernde Lebenslicht neu zu entfachen. Bald erschien Feliu, um ihr zu helfen, während seine Männer sich daran machten, das halbfertige Frühstück zuzubereiten. Waschlappen wurden erhitzt, um die schwachen Glieder zu massieren, und verdünnter Brandy wurde gewärmt, den Carmen geschickt, wie ein Arzt, löffelweise einflößte, bis das kleine Geschöpf schließlich die Augen öffnete und zu schluchzen begann. Immer noch weinend wurde sie, sorgsam in Wollumschläge gewickelt, in Carmens warmes Daunenbett gelegt. Zumindest die unmittelbare Gefahr war vorbei, und Feliu lächelte stolz und vergnügt. Dann erst wagte Carmen, von ihrem Traum zu erzählen, und sein Gesicht wurde wieder ernst. Mann und Frau blickten einander kurz in die Augen, spürten gemeinsam denselben seltsamen Schauder, jenes rätselhafte, schwache Kribbeln, wie von abflauendem Wind, die Ehrfurcht vor dem Unergründlichen. Dann betrachteten sie das Kind, wie es dalag, die Wangen rosa vom zurückkehrenden Blut, und sie befiel eine so plötzliche Zärtlichkeit, wie sie sie Jahre zuvor erlebt hatten, als sie sich gemeinsam über die schlummernde Anmut der verlorenen Conchita beugten. »Que ojos?« murmelte Feliu und wandte sich ab, vorgeblich, weil er hungrig war. Das Haar des Kindes war blond, sein Aufblitzen hatte es gerettet. Doch Augen und Brauen waren von einem schönen Schwarz. Sie war hübsch, doch auf eine so eigenartige, zarte Weise hübsch, ganz anders als die robuste Schönheit Conchas. Von Zeit zu Zeit stöhnte sie ein wenig zwischen ihren Schluchzern und schließlich schrie sie mit dünner, schriller Stimme, »Mama! Oh, Mama!« Da hob Carmen sie aus dem Bett auf ihren Schoß und liebkoste sie und schaukelte sie sanft hin und her, wie sie es manche Nacht mit Concha getan hatte, murmelnd, »Io sarei tu madre, Angel mio, dulzura mia.« »Ich werde deine Mutter sein, mein Engel, meine Süße, mein Täubchen.« Und die langen seidenen Wimpern schlossen sich über den Augen des Kindes, beschatteten seine kleinen Wangen, und es schlief, genauso wie Conchita vor langer Zeit geschlafen hatte, mit dem Kopf an Carmens Busen. Feliu erschien erneut an der Zimmertür. Auf ein Zeichen kam er vorsichtig näher, leise, und schaute. »Sie kann sprechen«, flüsterte Carmen auf Spanisch. Sie rief nach ihrer Mutter. »Ha llamado a su madre.« »Aber die Jungfrau hat uns das Kind geschickt, Feliu. Schickte uns das Kind wegen Concha.« Er antwortete nicht sofort. Er schien sehr gründlich nachzudenken. Carmen musterte besorgt sein ungerührtes Gesicht. »Wer weiß«, erwiderte er schließlich, »wer weiß. Vielleicht gehört sie inzwischen zu niemand anderem mehr.« Felius Logger flatterten einer nach dem anderen herein. Sie brachten Nachrichten von der ungeheuren Katastrophe, und alle Fischer warfen nacheinander einen Blick auf das Kind. Keiner hatte es je zuvor gesehen. 10 Tage später lief ein Logger voller bewaffneter Amerikaner im Bayou ein und legte an Vioscas Kai an. Die Besucher waren mehrheitlich Gentlemen vom Lande, Einwohner Franklins und benachbarter Städte oder Pflanzer aus dem Bezirk Tesch, die einen der zahlreichen Suchtrupps bildeten, die sich aufgemacht hatten, die Leichen von Verwandten oder Freunden zu finden, die im großen Orkan verloren gegangen waren, und Leichenfledderer zu bestrafen. Sie hatten zahllose Winkel der Küste abgesucht, viele Tote bestattet, eine große Menge Schmuck eingesammelt und, wie Feliu später erfuhr, etliche der skrupellosesten Strandräuber, bei denen man Diebesgut entdeckt hatte und die beschuldigt wurden, Ertrunkene verstümmelt zu haben, im Eilverfahren verurteilt und hingerichtet. Doch zu Feliu Vioscas Landesteg kamen sie nur, um Erkundigungen einzuziehen. Matteo, der als Knabe eingewandert war, sprach besser Englisch als die meisten Bewohner des Chenier. Er fungierte als Dolmetscher, wann immer Filiu Schwierigkeiten hatte, Fragen zu verstehen oder zu beantworten, und er erzählte ihnen von dem Kind, das man an jenem wilden Morgen gerettet hatte, und wie Filiu geschwommen war. Sein Bericht löste interessiertes und aufgeregtes Murmeln aus, gefolgt von durcheinandergerufenen Fragen. Nur der Kapitän betrat das Haus mit Filiu. Die anderen blieben draußen. Einige setzten sich auf eine grobe Holzbank unter den Eichen, andere warfen sich ins Gras, ein paar standen still, auf ihre Gewehre gestützt. Dann kam Carmen zu ihnen heraus mit Kürbisflaschen und einem Eimer frischen Wassers, von dem alle gern tranken. Sie warteten viele Minuten. Vielleicht ließ sie der kühle Frieden des Ortes spüren, wie erhitzt und müde sie waren. Gespräche versiegten, und die allgemeine Ermattung verriet sich schließlich durch eine Stille, die so vollkommen war, dass jedes raschelnde Blatt einzeln hörbar schien. Das Schweigen wurde endlich durch die raue Stimme des Kapitäns gebrochen, der aus dem Häuschen trat, das Kind an der Hand, gefolgt von Carmen und Filiu. Alle, die sich ausgeruht hatten, erhoben sich und betrachteten das Mädchen. Wie es da im hellen Licht stand, mit einer winzigen Hand, umschlossen von der großen braunen Faust des Kapitäns, sah es so schön aus, dass man erstaunte Rufe vernahm. Sein blondes Haar, lose in Sonnenglut getaucht, umstrahlte es wie ein Heiligenschein. Seine großen dunklen Augen, sanft und melancholisch wie die eines Rehs, betrachteten die fremden Gesichter mit schüchterner Neugier. Es trug dasselbe Kleid, in dem Filiu es gefunden hatte, ein weicher, weißer Musselin, verziert mit Schleifen, die einmal blau gewesen waren, und der nun ausgebleichte Seidenschal, der ihm zweimal tapfere Dienste geleistet hatte, war über seine Schultern drapiert. »Gentlemen«, sagte Kapitän Harris, »wir haben keinen Hinweis darauf, wer dieses Kind ist. Auf seinem Gewand gibt es kein Zeichen und es trug keinerlei Schmuck, außer dieser Kette mit Korallenperlen. Fast alle von uns sind Amerikaner und es spricht kein Englisch. Weiß jemand irgendetwas über dieses Mädchen?« Carmen spürte, wie sich ihr Herz heftig zusammenzog. Sollte ihr neu entdeckter Liebling ihr so bald genommen werden? »Wenn einer von euch Französisch kann, sollte er ein wenig mit ihr reden. La Rousselle, willst du es nicht versuchen?« Der angesprochene junge Mann schien zunächst den Vorschlag des Kapitäns überhört zu haben. Er war ein großer, schlanker Bursche mit einem dunklen, selbstsicheren Gesicht. Er hatte seine schwarzen Augen keinen Moment lang von dem Kind abgewandt, seit es erschienen war. Auch das Mädchen schien ihn nicht aus den Augen zu lassen. Es erwiderte seinen forschenden Blick mit unergründlichem Vergnügen, halb wildem Vertrauen. »La Rousselle, du bist der einzige Kreole in dieser Truppe«, sagte der Kapitän. »Sprich mit ihr. Sprich. Gumbo mit ihr.« La Rousselle reichte sein Gewehr einem Freund, hockte sich vor das kleine Mädchen, sah ihm ins Gesicht und lächelte. »Dis-moi un tonneau, bitte. Dis-moi un tonneau, cher.« Da sprach sie zum ersten Mal, antwortete in ihrem silbrigen Sopran. »Susun?« Alle hielten den Atem an. Kapitän Harris legte seinen Finger an die Lippen, um zum Schweigen aufzufordern. »Susun. Susun qui, cher?« »Susun, ça c'est moi, Lily.« »C'est pas tout ton nom, Lily. Dis-moi, cher, tolo nom. »« Mo pas connais lo nom. »« Comment y était pelé to moment, petit ?» Maman? Maman d'elle. Et comment y était pelé ton papa, cher? Papa veut rien. Bon. Et comment ton maman t'est pelé ton papa? Dis ça à moi, cher. Das Kind blickte zu Boden, steckte einen Finger in den Mund, überlegte einen Moment und erwiderte: Li pelé li, chérie. Li pelé li. La Rousselle erklärte, Der Name des Kindes sei Lili, vielleicht eine Kurzform von Eulalie, und ihr kreolischer Kosename sei Susun. Er hielt sie für die Tochter reicher Leute, doch sie konnte aus dem einen oder anderen Grund ihren Familiennamen nicht nennen. Vielleicht konnte sie ihn nicht gut aussprechen und fürchtete, ausgelacht zu werden. Sie sagte, der Name ihrer Mutter sei Adèle und ihr Vater heiße Julien. Doch dies waren weit verbreitete Namen in Louisiana. Und sie konnte kaum einen besseren Hinweis geben als die unschuldige Bemerkung, ihre Mutter habe ihren Vater Liebster, Chérie, genannt oder mit dem kreolischen Kosenamen Kleiner Papa, Paput, angesprochen. Dann versuchte La Rochelle auf anderem Wege die Wahrheit herauszufinden, doch vergeblich. »Nun, Gentlemen«, sagte Kapitän Harris, als La Rochelle sein Kreuzverhör verzweifelt aufgab, »das Einzige, was wir jetzt noch tun können, ist, Erkundigungen einzuziehen. Das Kind sollten wir wohl lieber hier lassen. Es ist noch sehr schwach und nicht in dem Zustand, dass man es mitten im Hochsommer in die Stadt mitnehmen könnte. Und niemand könnte besser für es sorgen, als man hier für es sorgt. Außerdem scheint mir, dass Feliu, der sein Leben rettete und dabei sein eigenes aufs Spiel setzte, sowieso den größten Anspruch hat. Und seine Frau ist ganz vernarrt in das Kind, will es adoptieren. Falls wir seine Verwandten finden können, umso besser. Aber wenn Sie mich fragen, Gentlemen, sollten Sie persönlich hierher zur Filio kommen und ihm danken, so wie er es verdient. Herr Gott, das ist es, was ich darüber denke. Carmen verstand die kleine Rede. Der spanische Zauber ihrer Jugend war mit den Jahren völlig verblasst. Doch in dem einen kurzen, dankbaren Blick, den sie dem Kapitän zuwarf, schien er wieder aufzublühen. In diesem flüchtigen Moment war sie schön. »Der Kapitän hat vollkommen recht«, bemerkte Dr. Hacker. »Es wäre sehr gefährlich, das Kind jetzt mitzunehmen.« Niemand hatte Einwände. Doch es schien vom Schicksal bestimmt, dass die Herkunft von Filius Findelkind ewig ungewiss bleiben sollte. Sorgfältige Erkundigungen wie Zeitungsanzeigen erwiesen sich als fruchtlos. See und Sand hatten all die Aufzeichnungen der kleinen Welt, die sie umschlossen hatten, vergraben oder verwischt. Einige Tage zuvor hatte Kapitän Ottar vom Rettungsboot Estelle Brousseau im offenen Golf, Längengrad 26, 43 Minuten, Breitengrad 88, 17 Minuten, den treibenden Leichnam einer blonden Frau entdeckt, die sich an einen Tisch klammerte. Der Körper war bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Sogar die zarten Knochen der Hände waren durch die Schnäbel der Seevögel blank gepickt worden. Außer einem Finger, der durch einen Goldring wie durch einen Zauber geschützt schien. In das schlichte Schmuckstück war ein Datum eingraviert. Juillet 1851. Dazu die Namen Adèle, Julien, durch ein Kreuz getrennt. Die Estelle transportierte an jenem Tag Särge. Die meisten von ihnen waren voll. Doch es fand sich noch einer für Adèle. Und unter der Tafel, die ihren Namen trug, wurden auch folgende Worte eingraviert. Aussi à la mémoire de son mari, Julien Raymond Labrière, né à la paroisse Saint-Landry, le 29 mai 1828, et de leur fille Eulalie, âgée de 4 ans et 5 mois. Priez pour eux. Chita, André Jung las aus der Novelle von Lafcadio Hearn. Alexander Pechmann fügte seiner deutschen Übertragung ein sehr lesenswertes Nachwort hinzu. Nachzulesen bei Jung und Jung. Nachzuhören ist die Lesung als kostenloser Podcast auf unserer Website und der bayern2.de Radiotexte Das offene Buch. Im Team heute Eva Demmelhuber, Susanne Herzig und Monika Xenger in der Aufnahme, Cornelia Zetsche als Redakteurin am Mikrofon. Hier geht's jetzt weiter mit dem Heimatsound. Die nächsten Radiotexte hören Sie am Dienstagabend nach den 21 Uhr Nachrichten, das offene Buch nächsten Sonntag. Dann mit einer Episode aus dem revolutionären Syrien. Das offene Buch wieder um 11 hier auf Bayern 2. Bis dahin.